jeder Leben. Die hiernach macht, hört dich auf. Die Armeen machen einen langen Lauf. Du denkst, du bist ganz anders. Dabei vergisst du deine Charakters. Dir gibt man nur eine Verschenkung. Und diese heißt. Ich geh schwer durch mein Leben, alle treten ohne Grund drauf. Ich werde denen was Schönes schenken, später setze ich noch einen drauf. Alle wollen der Herr sein, alle wollen der Coole sein. Ich werde niemanden verfolgen, will lieber meinen Träumen folgen. Ihr meint, den Helden zu spielen, dabei hinfällt ihr die kleinen Dielen. Ihr werdet eure Quittung bekommen, denn durch eure Dummheit habt ihr sie genommen. Nun weißt du, was das ist. Du fluchst so ein Mist. Alles könnte nun doch besser. Mehr Akzeptierung, weniger Messer. Trotzdem werde ich euch verachten. Ihr solltet auf mich achten. Eines Tages könnte es passieren, dass jemanden alles abrasiert. Hier schenkt man nur eine Verschenkung und dies heißt Verachtung!